Erster dies ist das Wort des Herrn, das der Prophet Jeremia über die fremden Völker empfangen hat. Zweiter es geht um Ägypten und das Heer von Pharao Necho, das am Euphrat bei Karkemisch stand und von Nebukadnezar besiegt wurde. Dritter bereitet eure Schilde vor und macht euch bereit, damit ihr gemeinsam in den Kampf ziehen könnt. Vierter sattelt die Pferde, setzt eure Helme auf und schärft eure Speere, während ihr eure Rüstungen für die Schlacht anlegt. Fünfter warum sehe ich sie voller Angst fliehen, obwohl ihre Helden tapfer sein sollten, aber nun ohne Hoffnung weglaufen? Sechster weder der Schnelle noch der Starke kann entkommen, weil sie im Norden am Ufer des Euphrat stolpern und fallen. Siebter wer ist das, der wie der Nil ansteigt und dessen Wasser wie mächtige Ströme fließen? Achtes Ägypten stieg wie der Nil empor und wollte das ganze Land bedecken, um Städte und ihre Bewohner vollständig zu vernichten. Neunter stürmt vorwärts, ihr Pferde und Wagen, damit die Helden aus Ägypten und ihre Verbündeten in den Krieg ziehen können. Zehnter dieser Tag gehört dem Herrn, der sich an seinen Feinden rächt, während sein Schwert im Norden am Euphrat ein Opfer fordert. Elfter geh nach Gilead und hol dir Balsam, du Tochter Ägypten, aber keine Medizin wird dir helfen, weil deine Wunde unheilbar ist. Zwölfter die Völker haben von deiner Schande gehört, weil deine Soldaten übereinander gestürzt sind und gemeinsam im Kampf fielen. Dreizehnter dies ist die Botschaft des Herrn an Jeremia darüber, dass König Nebukadnezar von Babylon kommen wird, um Ägypten anzugreifen. 14. verkündet in den Städten Ägyptens, dass sie sich bereit machen sollen, weil der Krieg bereits alles in ihrer Umgebung vernichtet. 15. Warum sind deine starken Krieger zu Boden gestreckt worden? Sie konnten nicht standhalten, weil der Herr sie selbst niederwarf. 16. Viele stolperten und fielen übereinander, weshalb sie beschlossen, in ihre eigene Heimat zurückzukehren, um dem gewaltigen Schwert zu entkommen. 17. Mann wird den Pharao verspotten, weil er nur ein Prahler ist, der den richtigen Zeitpunkt für den Kampf verpasst hat. 18. So wahr ich lebe, spricht der Herr, der Feind wird so sicher kommen wie die hohen Berge Tabor und Karmel über dem Meer stehen. 19. Packt eure Sachen für die Flucht, ihr Bewohner Ägyptens, denn eure Städte werden leer sein und in Flammen aufgehen. 20. Ägypten ist wie eine schöne junge Kuh, aber aus dem Norden kommen Insekten, die sie quälen und angreifen werden. 21. Sogar die gemieteten Soldaten fliehen wie gemästete Kälber, weil der Tag ihres Unglücks und ihrer Bestrafung über sie gekommen ist. 22. Ägypten flieht leise wie eine Schlange, während die Feinde mit Äxten kommen, als wollten sie einen ganzen Wald fällen. 23. Sie werden den Wald Ägyptens abholzen, sagt der Herr, denn die Angreifer sind zahlreicher als eine riesige Heuschreckenplage. 24. Die Tochter Ägypten wird gedemütigt und zuschanden gemacht, weil sie einem Volk aus dem Norden ausgeliefert wurde. 25. Der Herr, der Gott Israels, sagt, ich werde den Gott von Theben, den Pharao und alle bestrafen, die auf ihn vertrauen. 26. Ich gebe sie in die Hände von Nebukadnezar, aber später wird Ägypten wieder bewohnt sein, so wie es in der Vorzeit war. 27. Du aber, mein Diener Jakob, fürchte dich nicht, denn ich werde dich und deine Kinder aus der fernen Gefangenschaft retten. 28. Hab keine Angst, Jakob, denn ich bin bei dir, ich werde die anderen Völker vernichten, aber dich werde ich nur gerecht bestrafen.